Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Fabio Montale, Leiter einer Sondereinheit der Marseille-Polizei, steht im Mittelpunkt von Jean-Claude Isos Marseille-Trilogie. Den Romanen Total Cheops, Chromo und Solaire, die wir Ihnen in einer sechsteiligen Hörspielreihe bis zum 19. August vorstellen. Durch seinen präventiven Einsatz in den sozialen Brennpunkten im Norden der Hafenstadt soll Montale Konflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen verhindern. In seinen Geschichten gestaltet Jean-Claude Iso ein faszinierendes Panorama der ethnischen Vielfalt Marseilles, einer Stadt im Umbruch. Total Cheops. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Jean-Claude Iso. Deutsche Übersetzung und Hörspieleinrichtung Harald Brandt. Regie Ulrich Gerhardt. La mort frappera sans retard ceux qui oseront troubler le sommeil éternel du Pharaon. Zweiter Teil. Leila ist tot. Dass zwei ihrer Vergewaltiger Freitagnacht bei der Schießerei am Opernplatz umgekommen waren, verschaffte mir keine Genugtuung. Der dritte Mann lief immer noch frei herum. Jahrelang habe ich mich treiben lassen. Meinen Job als Leiter einer Sonderbrigade gemacht, die in den Marseiller Vorstädten für Ruhe sorgen soll. Immer mehr die Arbeit eines Sozialarbeiters. Der Tod von Manu war die erste Erschütterung. Dann kam Hugo nach Marseille, um ihn zu rächen, und erschoss den vermeintlichen Auftraggeber, Zucca, einen der letzten großen Mafiabosse. Wenige Stunden später wurde Hugo von Ochs-Männern gestellt und niedergeschossen, weil er sich angeblich seiner Verhaftung widersetzen wollte. Ich glaubte nicht an diese Version. Vielleicht, weil ich Ock verabscheute. Leiter einer Brigade zur Bekämpfung der Großkriminalität. Ein eiskalter Taktierer. Er hatte auch bei der Schießerei am Opernplatz seine Hände im Spiel. Dass meine Leute heute Morgen den Oberdealer Morabet verhaftet hatten und gerade dabei waren, ihn zu verhören, würde Ock nicht gefallen. Das war sein Territorium. Es war mir bewusst, dass ich meine Grenzen überschritt, aber niemand würde mich davon abhalten, den Tod meiner Jugendfreunde Hugo und Manu aufzuklären. Eine Frage der Ehre. Lol, unsere gemeinsame Freundin aus einer Zigeunerfamilie in Estac, war aus Marseille verschwunden. Und Leila, die junge algerische Studentin, deren Liebe ich nicht zu erwidern gewusst hatte, war tot. Die Schmerzen kamen wieder. Heute Nacht hatten mich maskierte Männer vor meinem Haus in Legout abgefangen und zusammengeschlagen. Eine Warnung. Ich war also auf der richtigen Spur. Und dieser schmierige Typ, dieser Sanchez, der vor meinem Schreibtisch saß und vor Angst schwitzte, würde mir weiterhelfen. Das konnte ich förmlich riechen. Aus seinem Taxi waren die beiden Männer ausgestiegen, die Samstagnacht am Opernplatz Al-Dakil, den Boss der arabischen Unterwelt, umgelegt hatten. Danach wurden sie von Ochs-Leuten unter Beschuss genommen. Wieder eine Falle. Wie für Hugo. Also Sanchez, schießen Sie los. Wer hat Ihr Taxi gefahren? Ja, das kann ich erklären. Also, ein Freund, Toni, eigentlich nur ein Bekannter. Wir sind so eine Art Team. Mit dem Laufburschen vom Frontel. Der guckt sich im Hotel Geschäftsleute aus und schiebt sie uns dann zu. Also, Toni, der organisiert dann den Abend. Schick Restaurants, Nachtclubs und das endet dann bei den Nutten. Naja, sie wissen ja, was diese Leute suchen. Exotik, Nummer mit Araberfrauen, Negerinnen, Asiatinnen, aber immer sauber. Hm? Manchmal machen sie sogar einen Cocktail. Und Sie stellen das Taxi zur Verfügung? Ja, ich nehme mein Geld und amüsiere mich irgendwo. Ein kleiner Nebenverdienst. Offiziell gebe ich nur an, was auf dem Zähler steht. Toni organisiert alles andere. Wie oft? 2-3 Mal im Monat. So war das auch am Freitag? Ja. Was ich nicht verstehe, Sanchez, ist die Tatsache, dass in der bewussten Nacht keine Geschäftsleute, sondern zwei Killer in ihrem Taxi saßen. Ich zündete mir eine Zigarette an und lehnte mich zurück. Durch das Fenster konnte ich den Hafen und das Meer sehen und musste an Marilou denken, die ihren Zuhälter ausgerissen und zu mir geflüchtet war. Vielleicht hatte er sie gezwungen, an solchen Orgien für reiche Schweine mitzumachen. Es reichte mir langsam. Erst Morabet, dann Sanchez und sein Freund Toni. Immer dieselbe menschliche Scheiße. Na los, Sanchez, erklär's mir. Ich habe keine Erklärung. Es hat noch niemals Probleme gegeben. Hör mal zu. Du hast eine Familie. Kinder. Sicherlich eine nette Frau. Du willst ab und an ein bisschen mehr Geld nach Hause bringen, kann ich verstehen. Das will ja jeder heutzutage. Aber jetzt steckst du wirklich im Dreck. Du hast keine Wahl mehr, pack aus. Name und Adresse von deinem Freund Toni. Ich weiß das doch nicht. Kann ich rauchen? Brigadier Favier, führen Sie diesen Typ ab. Ich schwöre Ihnen, ich weiß nicht, wo Toni wohnt. Hab noch nicht mal seine Telefonnummer. Er ruft mich immer an. Favier. Aber warten Sie. Bitte. Er hat so seine Gewohnheiten. Trinkt seinen Aperitif bei Francis auf der Canebière. Manchmal ist er im Markt zu Abend. Das geht ja, Sanchez. Jetzt verstehen wir uns. Was machst du heute Abend? Taxifahren. Okay, du bist um 7 bei Francis. Nimmst einen Drink, schaust dir die Frauen an. Ich werde da sein, aber keine Tricks. Sonst, Favier bringt dich jetzt raus. Danke. Sanchez, weißt du, was ich glaube? Dein Toni hat das Taxi nie gefahren, außer Freitagnacht. Stimmt's? Du bist ja nur ein kleiner Lügner, Sanchez. Weh dir, wenn das nicht stimmt mit Toni. Dann kannst du deinem Taxi auf Wiedersehen sagen. Und noch was. Kein Wort zu deinem Boss, deiner Frau oder deinen Kumpels. Die Sache mit der roten Ampel ist erledigt, die Bullen waren nett zu dir. Und wir sehen uns heute Abend. Vergiss das nicht. Jetzt raus. Ich liege auf dem Bett von Lowell wie Samstagmorgen, als ich fast instinktiv zu ihrer Wohnung im Altstadtviertel Le Panier gegangen war. Ich wünschte mir, sie wäre hier, halbdunkel und der Geruch von Basilikum und Minze. Den Pflanzen habe ich erstmal Wasser gegeben, bevor ich mich hinlegte. Lowell. Ihr Blick gleitet über meinen Körper. Ihr Blick, in dem die Jahrtausende der Wanderschaft wie schwarzer Anthrazit funkeln. Suche den Wind, sagen ihre Augen, und du wirst nur Staub finden. Lang habe ich nicht geschlafen. Zu viele Dinge gehen mir durch den Kopf. Das Gespräch mit meinen Kollegen, die über meine Verbissenheit im Fall Murabet erstaunt sind. Dealer wie ihn gibt es viele. Selten kann man ihnen etwas anhängen. Aber den hier würde ich nicht mehr loslassen. Ich wollte einfach wieder an meine Arbeit glauben. Das würde mir die Kraft geben, Hugos Tod aufzuklären. Und die Ermordung von Laila. Die Luft im Zimmer ist heiß. Gewitterschwüle. Ich schließe die Augen. Vielleicht werde ich wieder einschlafen. Hugo liegt neben mir. Wir haben die Betten unter den Ventilator geschoben. Bei der geringsten Bewegung verliert man ein paar Liter Schweiß. Platz Menelik, Djibouti. Ich hatte noch 3 Monate abzureisen. Mach dir doch keine Illusionen, es wird nicht besser. Wenn ich in Marseille geblieben wäre, hätte ich früher oder später jemanden umgelegt, um zu essen, um zu leben. Ihr Vaters Glück will ich nicht, es stinkt zu sehr. Nein, ich gehe nicht mehr zurück. Du hast das verstanden. Gar nichts habe ich verstanden. Ich bin nur weg, weil ich mich schämte. Über mich. Über uns und die Scheiße, die wir angerichtet haben. Die Armee war nur ein Mittel, um die Brücken hinter mir abzubrechen. Irgendwann hatte Hugo meine Flucht verstanden. Spätestens als wieder ein Überfall, den er mit Manu organisiert hatte, in Gewalttätigkeit endete. Daraufhin hatte er sich von Lol getrennt, Marseille verlassen und war nach Djibouti gekommen, um unsere Jugendträume in die Wirklichkeit umzusetzen. Das Rote Meer war für uns immer der Ausgangspunkt aller Abenteuer gewesen. Jetzt wollte er sie leben. Aber sein Weg war nicht der meine. Wir trennten uns. Hugo ging nach Aden, ich zurück nach Marseille. Das Wiedersehen mit Manu war kalt. Er lebte mit Lol zusammen. Ich merkte schnell, dass Hugo recht hatte. Man musste sich anpassen. Verschwinden oder töten. Und ich war kein Killer. Also bin ich Polizist geworden. Natürlich kam ich zu spät zur Beerdigung. Ob man in Marseille mehr starb als anderswo, wusste ich nicht, aber der Friedhof war riesig und es dauerte eine Weile, bis ich den muslimischen Teil gefunden hatte. Die Größe der Menschenmenge überraschte mich. Lailas Familie, ihre Brüder Driss und Kader, ihr Vater Moulou, Nachbarn, viele Jugendliche. Ich erkannte einige Gesichter. Lailas Freundinnen, Karin und Jasmin. Warum hatte ich sie nicht angerufen? Ich verfolgte eine obskure Spur, versäumte es aber, ihre engsten Freundinnen zu befragen. Kein sehr schlüssiges Vorgehen. So war ich eben. Driss wich mir aus, aber ich spürte, dass er mich beobachtete. Ein Blick ohne Hass, jedoch voller Verachtung. Ich hatte versagt. Als Mann hätte ich seine Schwester lieben müssen, als Polizist sie beschützen. Dann war ich an der Reihe, Mulu zu umarmen. Ich drückte ihn an mich, wusste aber, dass ich ihm nichts mehr bedeutete. Beim Weggehen legte Kadra seinen Arm um mich. Der Vater spricht nicht mehr. Macht ja nichts draus. Mit uns ist er genauso. Und Ries braucht noch Zeit. Leila hat dich geliebt. Wieso ist sie mit diesen Typen weggefahren? Das war genau die Frage, die ich mir auch stellte. Ein arabisches Mädchen steigt nicht einfach in jeden Wagen ein, vor allem nicht, wenn sie in den Vorstädten aufgewachsen ist. Und Lailas eigenes Auto war in Ordnung. Also ist sie abgeholt worden. Von jemandem, den sie kannte. Toni? Kommst du mit zu uns? Das ist nicht mehr mein Platz, Kana, das weißt du. Ich werde deinen Vater später besuchen. Du wolltest mich kennenlernen, hat man mir gesagt. Sind wir uns vorgestellt worden? Schwatz nicht rum, ich bin Toni. Sanchez schleimt zu viel. Macht sich vor jedem kleinen Bullen in die Hose. Da bist du aus anderem Holz geschnitzt. Worauf du Gift nehmen kannst. Was du über mich weißt oder nicht weißt, ist scheißegal. Du bist ein Niemand. Gerade gut genug, um bei den Kanaken den Dreck wegzumachen. Aber da, wo du jetzt deine Füße hinsetzt, ist nicht dein Platz. Ich habe Freunde in deiner Firma. Und die finden auch, dass du den Bürgersteig wechseln solltest. Habe ich mich klar ausgedrückt. Ich krieg richtig Angst. Mach dich nur lustig, Schwachkopf. Wenn ich dich platt mache, kräht kein Hahn danach. Das Gleiche gilt für dich. Was wohl kaum passieren wird. Weil du mir vorher in den Rücken geschossen hast. Das war ein guter Rat. Den gibt's nur einmal. Und lass die Finger von Sanchez. Juste à la science de Monsieur Sport, le mic est monté, DMK de branché, de 16 pistes est prêt afin de pouvoir enregistrer. En fait pour abréger, nous avons déclenché une énorme offensive de la cité de Bossé. Tout le monde crie, tout le monde trace devant l'attaque des poètes venus de la. Zurück im Kommissariat versuchte ich Tonis Wagennummer zu überprüfen, aber ohne Erfolg. Er war nicht in der Kartei. Ich war mir sicher, dass jemand die Daten gelöscht hatte. Aus irgendeinem Grund kam ich nicht weg, nahm mir nochmal die Akte von Mohamed vor. Der Mietvertrag seiner Wohnung war auf den Namen Raoul Farge ausgestellt und die Miete wurde jeden Monat pünktlich bar bezahlt. Perol fand das nicht normal, aber er war zu spät gekommen, um die Unterlagen beim Amt für Sozialwohnungen einzusehen. Trotzdem gute Arbeit, sagte ich mir. Nur Drogen hatten wir keine gefunden, nicht ein Gramm. Und allein wegen der Schlägerei würden wir Murabit nicht länger da behalten können, verdammt. Da fiel mein Blick auf ein altes Werbeplakat an der Wand. Besuchen Sie die Weinkeller von Burgund. Natürlich. Das Zeug musste im Keller sein. Fabio, Jamel will unbedingt mit dir sprechen. Chez Félix. Français, des hordes de ténèbres, c'est lors des élections. Qui ne voulait que diviser la population en un blanc, haineux et stupide à la fois. Un royaume des aveugles, le bord des rois. Ich arbeite jetzt für Charlie, liefere Pizzas aus, mit neuen Motorrad da. Sieht toll aus. Cooler Job und ich mache ein bisschen Knete. Du wolltest mich sprechen? Der Typ, den sie in der Passage niedergeknallt haben, war nicht bewaffnet. Die Knarre haben sie ihm erst hinterher in die Kralle gedrückt. Woher weißt du das? Die Mutter von einem Kumpel wohnt genau oben drüber. Sie war gerade dabei, Wäsche aufzuhängen und hat alles gesehen. Aber sie wird nichts sagen. Ihre Kollegen waren schon da, Papier überprüfen und so weiter. Sie hat total Schiss, aber was ich ihnen sage, stimmt. Dieser Typ heißt Hugo, war mein Freund von früher, als ich so alt war wie du. Klar, als sie noch Selbstdummheiten gemacht hat. Genau das. Ich glaube, ihr Kumpel war okay. Noch was. Gestern, als sie mich gesucht haben, sind ihnen zwei Typen hinterhergelaufen. Keine Bullen, Italiener, die einen auf Touristen machen. Meine Freunde haben sie gesehen. Die Information von Jamel war wie ein Schlag. Hatte Ock die ganze Sache inszeniert. Zugelassen, dass Hugo den alten Mafioso Sücker erledigte und ihn danach in eine Falle gelockt. oder war es nur ein Kunstfehler? Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Wir wurden fündig. Im Keller von Murabets Wohnung lagerte ein kleines Waffenarsenal. Pistolen, Gewehre und Munition. Und ein kleines Kilo Heroin. Damit würden wir ihn für eine Weile aus dem Verkehr ziehen können. Der Tag war gerettet. Als ich nach Hause kam und mich erst mal vergewissert, ob mir keiner vor der Tür auflaute, hörte ich Stimmen und Musik. Honorine, meine Nachbarin, saß mit Marie-Lou und Babette auf der Terrasse und spielte Karten. Ich gab allen dreien einen Kuss auf die Backe, schnappte mir die Weinflasche von ihrem Tisch und ging in die Küche, um ein Glas zu suchen. Vor ein paar Tagen war das noch das Haus eines Junggesellen gewesen. Und jetzt spielten drei Frauen um Mitternacht auf meiner Terrasse Karten, alles war aufgeräumt, das Geschirr sauber und mein Essen fertig. Der Traum eines jeden Mannes wurde wahr. Eine Mutter, eine Schwester und eine Prostituierte unter einem Dach. Nur schade, dass sie nicht alle drei zusammen eine Frau waren, die ich lieben könnte. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Ich gehe unter die Dusche. Sie ist wirklich sehr schön. Du auch, Babette. Alter Schmeichler. Weißt du es? Wir hatten genug Zeit, miteinander zu reden. Aber das ändert nichts. Sie ist ein tolles Mädchen. Du wirst ihr helfen, ihren Zuhälter loszuwerden? Hat sie das erzählt? Gar nichts hat sie erzählt. Ich bin es, die dir diese Frage stellt. Sie wird immer einen Zuhälter haben. Es sei denn, sie will da wirklich raus. Und das ist verdammt schwer. Ich weiß nur eins. Hier kann sie nicht bleiben. Es wird zu gefährlich. Paris hat meine Reportage akzeptiert. Und ich habe angefangen zu recherchieren. Schau dir mal dieses Foto an. Deswegen bin ich eigentlich gekommen. Ich werde verrückt. Morvan, der Scharfschütze aus Ox-Brigade. Rechts von ihm Joseph Pouli. Er hat Ambitionen, Nachfolger von Sücker zu werden. Die Schießerei am Opernplatz geht bestimmt auf sein Konto. Dahinter aufrecht sein Bruder Emil. Spezialist für Schutzgelder, Spielautomaten und Diskotheken. Bestechen die Morvan? Ganz links auf dem Bild Luc Webler. Gefährlich. Ehemaliger Fallschirmjäger. Dann Söldner in Rhodesien, auf den Komoren und im Tschad. 1974 ist er in Kambodscha als Militärberater der Amerikaner im Kampf gegen die Roten Khmer. Danach in Angola, Südafrika und bei den Falangisten von Béchir Gemayel im Libanon. Sympathisch. Seit 1990 ist er Mitglied der rechtsradikalen Front National. Hält sich aber bedeckt. Wenige kennen ihn in Marseille. Seine Aufgabe besteht darin, Aktionsgruppen zu bilden. Typen, die zu allem entschlossen sind. Ich konnte meine Augen nicht von dem Foto losreißen. Der Blick von Webler, blau elektrisch und eiskalt, war hypnotisierend. Solche Typen hatte ich in Djibouti kennengelernt. Spezialisten des Tötens, die Hurenböcke des Imperiums, voller Hass auf die Welt. Und dann entdeckte ich noch ein bekanntes Gesicht, ganz hinten rechts. Toni, der schöne Toni. Ich erzählte Babette meine Begegnung mit ihm vor ein paar Stunden. Unangenehm. Das Foto wurde bei einem Essen aufgenommen, zu dem nur die ganz Fanatischen eingeladen waren. Du meinst, dass die Brüder Pouli mit den Faschisten auf einer Linie sind? Naja, sie treffen sich, saufen und grölen zusammen alte Nazi-Lieder. Auf jeden Fall gibt es Geschäftsbeziehungen. Aber da ist noch eine andere Art der Verbindung. Morvan. Er wurde von Webler in Algerien beim 1. Fallschirmjägerregiment ausgebildet. Nach 68 haben sie sich dann in Frankreich bei der antikommunistischen Front wieder getroffen. Und Morvan hat die Schwester von den Pouli-Brüdern geheiratet. Hast du noch mehr solche Überraschungen? Battisti. Also doch, er steckt damit drin? Seine Tochter Simone ist die Frau von Emile Pouli. Eine große Familie. Typisch für die Mafia. Und wenn sich die Familie auflöst, dann bricht das Chaos aus. Sücker hatte das verstanden. Nova Familie, neue Familie und alte Schweinereien. Wer ist das? Keine Ahnung. Wo ist das Foto aufgenommen worden? Auberge des Restants, ein Restaurant an der Straße zwischen Aix und Vauvenargues. Leider. Ihre Leiche ist da ganz in der Nähe gefunden worden. Was hat sie mit der Sache zu tun? Das frage ich mich auch. Cheops est divin, grand, puissant, obscur, fantastique, magique, royal, sublime, grandiose. Quand on prononce. Pass auf dich auf, Fabio. Ich kann jetzt nicht mehr zurück, Babette. Wohin mich das führen wird, weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich wenigstens ein Ziel. Das einzige Ziel ist, zu leben. Eben darum. Du willst, dass ich gehe, nicht wahr? Ich kann dir nicht alles erklären, Marie-Lou. Nur so viel, dass ich bis zum Hals in einer gefährlichen Geschichte stecke. Das hast du ja selbst mitgekriegt. Deshalb kannst du nicht hierbleiben. Was bin ich für dich? Eine Hure, die ich sehr gerne habe. Du Schwein. Neues Glas? Ja, bitte. Willst du deinen Zuhälter verlassen? Und was wird dann aus mir? Kassiererin im Supermarkt? Du könntest eine Frau wie mich nicht lieben, stimmt's? Von den Frauen, die ich geliebt habe, ist keine geblieben. Ich würde bleiben. Ich habe nichts zu verlieren. Aber das gehört doch auch zur Liebe, dass man etwas zu verlieren hat. Du bist ein bisschen krank, Fabio. Und nicht glücklich. Behaupte ich ja gar nicht. Ich gehe jetzt schlafen. Das ist besser so, nicht? Was ich dir noch sagen wollte, ich kenne einen der Typen auf dem Foto. Der da, das ist mein Zuhälter. Raoul Farsch. Verdammt. Da bist du ja endlich. Der Boss will dich sehen, sofort. Es wird ernst, Perol. Hier, nimm das. Prüf die Adresse und die Telefonnummer. Wenn sie übereinstimmen, geh mit ein paar Leuten hin und hol den Typ raus. Ist bestimmt kein Frühaufsteher. Farsch, Raoul Farsch, Fissa! Geops, Pharaon de la 4. Dynastie, appartient à l'horizon. Geops, Pharaon de la 4. Dynastie, appartient à l'horizon. Geops, Pharaon de la 4. Der große Häuptling kam gleich zur Sache. Wieso ich diesen Nasser Murabet wegen einer simplen Schlägerei so lange festhielte und warum ich seit anderthalb Tagen immer noch keinen Bericht geschrieben hätte. Dann rief er Murabets Rechtsanwalt in sein Zimmer, Eric Brunel. Ich hatte keine Zeit zu überlegen, woher ich diesen Namen kannte. Den teuer gekleideten Herrn, der ins Büro trat, hatte ich diese Nacht auf dem Foto in der Gesellschaft von Veplaire, Morvan und den Gebrüdern Poli gesehen. Der Kreis schloss sich und ich war wirklich in der Scheiße. Total Cheops, wie die Marseiller Rap-Gruppe IM sang. Totales Chaos. Brunel zog alle Register. Die unglückliche Kindheit von Murabet, sein Kampf, um sich zu behaupten und zu überleben, der Traum von einem eigenen kleinen Häuschen in einem bürgerlichen Viertel von Marseille an der Seite seiner zukünftigen Frau Jocelyne. Ich hätte fast geweint. Dann kam der Anruf von Perol. Wir hatten alles in der Hand. Maître Brunel, Ihr Klient wird folgender Vergehen beschuldigt. Schwere Körperverletzung, Verführung einer Minderjährigen, Drogenhandel und Waffenbesitz. Zumindest eine der Waffen hat zur Ermordung eines jungen Mädchens, Laila Larbi, gedient. Ein Komplize von Murabet wird gerade verhört. Raoul Farsch. Ich hoffe, dass er nicht auch einer von Ihren Klienten ist, Maître. D'emblée, il a dédié avec ses 46 mètres de haut le point culminant de l'ambition humaine. Pour cette fantastique construction, la foi des ouvriers de Khéops a entassé 3 millions de... Ich rief Marie-Lou an und erzählte ihr die Neuigkeit. Wir verabredeten uns vor ihrer Wohnung, um ihre Sachen abzuholen. Heute Morgen hatte Honorine vorgeschlagen, dass Marie-Lou den Sommer über bei ihrer Schwester auf dem Land leben könnte, wo ich sie ab und zu besuchen sollte. Honorine mochte Marie-Lou. Irgendwann würde ich ihr sagen müssen, dass mein Herz einer anderen gehörte. Lol. Das war mir heute Nacht klar geworden, als ich mich schlaflos auf dem Sofa wälzte. Es wurde mir so einiges klar in den letzten Tagen. Murabet war reif für ein Geständnis. Farsch lieferte ihm die Drogen und seit 6 Monaten auch die Waffen. Seine Aufgabe war es, dafür die Abnehmer zu finden. Er selbst wäre nur ein Zwischenhändler und Farsch der Hauptverantwortliche. Zusammen mit einem anderen Typ, ein großer, kräftiger, mit sehr kurzen Haaren und stahlblauen Augen. Veplaire. Mit Battisti war ich am Anleger des Ferryboat verabredet. Hier war Marseille, in seiner ganzen Wahrheit. Kleinbürger, Manager, Beamte, Arbeitslose, Junge und Alte. Alle begegneten sich hier, ohne Aggressivität. Bemerkte sofort, dass die beiden Italiener, die, wie Jamel gesagt hatte, einen auf Tourist machten, Battisti nicht aus den Augen ließen. Sie waren also gar nicht hinter mir her. Als die Fähre ablegte, stieß ich Battisti hinein. Damit waren wir sie los. Warum beschatten dich die beiden Italiener? Keine Ahnung. Hör mal, Battisti. Wir werden nicht stundenlang um den heißen Brei herumreden. Wenn du auspackst, gewinne ich Zeit. Oder eine Kugel. Vor meinem Treffen mit Battisti hatte ich noch einmal Babette angerufen, die mir das Ergebnis ihrer letzten Recherchen mitteilte. Zucca arbeitete für die neapolitanische Camorra, La Nuova Familia, und war dabei, mit zwei großen französischen Firmen zu verhandeln. Geldwäsche, Drogengeld, das zum Aufschwung der Wirtschaft dringend benötigt wurde. Darüber waren sich Politiker und Wirtschaftsbosse einig. Rue Caisserie im Panier, Chez Félix. Hier hatte ich Manu zum letzten Mal getroffen, 2 Wochen vor seinem Tod. Er hatte mir gesagt, dass er noch einen Coup plante, der ihm richtig Geld bringen sollte, und danach wollte er verschwinden. Mit Lowell, die schon in Sevilla auf ihn wartete, ein neues Leben beginnen. Manu hatte für Battisti gearbeitet. Sein letzter Job war ein Einbruch bei Eric Brunel, dem Rechtsanwalt. Es ging darum, irgendwelche Dokumente aus dem Tresor zu holen. Ein Kinderspiel für Manu. Brunel war der Vertrauensmann von Sücker. Brunel hatte wohl versucht, Sücker reinzulegen. Deshalb wurde Manu zu ihm geschickt, um aufzuräumen. Aber ich verstand immer noch nicht, welche Rolle Battisti in der ganzen Geschichte spielte. Eins war sicher, Battisti hatte Hugo auf Sücker angesetzt. Das war der rote Faden, den ich nicht loslassen würde. Weißt du, was ich glaube, Battisti? Von den beiden Italienern hast du nichts zu befürchten. Wahrscheinlich beschützen sie dich sogar. Die Neapolitaner suchen einen Nachfolger für Sücker und haben mit dir gesprochen, denke ich. Weil du immer noch im Adressbuch der Mafia stehst. Unter der Rubrik Berater. Wer weiß, vielleicht werden sie ja sogar dich benennen. Oder Brunel oder Emile Poli. Oder deine Tochter Simone. Du bist ja total durchgeknallt, sich sowas vorzustellen. Aber nein, nicht durchgeknallt. Dickköpfig, ja. Ich verstehe zwar nicht, warum du Sücker von Hugo hast erschießen lassen. Auch nicht, warum dein Kumpel Morvan ihm nach Erfüllung des Auftrags aufgelauert hat. Und noch weniger, warum Manu tot ist. Ich durchschaue das Spiel noch nicht. Kann also nichts gegen dich ausrichten. Gegen die anderen auch nicht. Aber da gibt es noch Simone. Und die bringe ich zu Fall. Lass sie in Ruhe. Ich hab nur sie. Ich auch, Battisti. Ich hab nur sie. Und die Adresse von ihrem Restaurant, in dem Laila Larbi vergewaltigt wurde, im Hinterraum der Rüstung. Natürlich hatte ich keine Beweise. Überhaupt keine. Aber das konnte Battisti nicht wissen. Und ich wollte ihn dazu bringen, seine Deckung fallen zu lassen. Die Brüder Poli habe ich nie ausstehen können. Dass Simone Emile Poli geheiratet hat, war ein großer Fehler. Deswegen haben sie dich in der Hand, stimmt's? Es war besser, mit Sücker zu arbeiten, als mit den Brüdern Poli. Das sind doch nur Handwerker. Sücker hätte sie früher oder später eliminiert. Sie wurden zu aktiv. Vor allem, seit sie unter den Einfluss von Morvan und Veblaire geraten sind. Die träumen nur davon, Marseille sauber zu machen. Ein Aufstand der Vorstädte. Bewaffnete Horden, die die Innenstadt plündern. Veblaire kümmert sich darum und stützt sich dabei auf die Dealer und ihre Zulieferer. Nous sommes très heureux. C'est une grande victoire, c'est un grand jour pour la France, pour le Front National et pour Vitrol. La quatrième dynastie appartient à l'horizon. Kéops, pharaon de la quatrième dynastie, appartient. C'est lui qui a conduit la bataille. C'est lui le vainqueur ce soir. Ouais, la victoire. Dans une bataille frontale, seul contre tous, notre mouvement a vaincu. Ouais. Die Gewalt auf der einen Seite, Angst und Rassismus auf der anderen. So hofften sie, ihre faschistischen Genossen an die Macht zu bringen. Wie vor dem Krieg, als die großen Bosse der Marseiller Unterwelt, Carbone und Spirito, ihre Komplizen im Stadtparlament sitzen hatten und ungestört ihre Geschäfte machen konnten. Das war also der Plan. Ich hatte das Gefühl, gleich kotzen zu müssen. Diese Geschichten, das war die unterste Ebene der menschlichen Verdorbenheit. Auf einem anderen Niveau ergab das dann die Kriege, Völkermorde, den Fanatismus und die Diktaturen. Ich hatte Lust zu verschwinden, mein Boot zu nehmen, rauszufahren und mit dem Meer allein zu sein. Aber ich musste noch etwas wissen. Und Manu in der ganzen Sache? Er hat den Einbruch bei Brunel niemals durchgeführt, nur mit ihm verhandelt, gegen Sücker, um mehr Geld rauszuschlagen. Ich glaube, er ist ein bisschen verrückt geworden. Sücker hat ihm das nie verziehen. Als Hugo mich von Paris aus anrief, wusste ich, dass ich meine Revanche in der Hand hielt. Welche Revanche, Battisti? Was? Du hast von einer Revanche gesprochen. Manu, den habe ich sehr geliebt. Aber nicht Zucker, was? Écoutez-moi maintenant. Écoutez-le. Celui qu'on appelle Khéops. Khéops. Essayez d'entendre. Khéops. Mein Vater hatte mir einmal gesagt, vergiss nicht, Fabio, als ich hier ankam, am Morgen, mit meinen Brüdern, da wussten wir nicht, ob wir mittags etwas zu essen finden würden. Aber wir haben etwas gefunden. Das ist sie, die Geschichte von Marseille. Ihre Ewigkeit und ihre Utopie. Die einzige Utopie auf der Welt. Eine Stadt, wo jeder Mensch, kaum dass er den Fuß auf den Boden gesetzt hat, sagen kann, ich bin zu Hause. Ich war mit Perrol verabredet. Bei Assan, Bar des Maraîchers auf der Plaine. Weder Ré, noch Reggae, noch Rock. Französische Chansons. Und fast immer Brel, Brassens und Ferré. Der arabische Inhaber liebte es, seine Gäste zu verblüffen und begrüßte sie mit Salut Fremde. Jeder war hier ein Fremder, egal wie er aussah. Weißt du, Fabio, ich weiß, dass es für dich keine Frage der Rache ist, sondern eher das Gefühl, dass man gewisse Sachen einfach nicht zulassen darf, weil man sich sonst hinterher nie wieder im Spiegel ansehen kann. Noch jetzt keinen auf moralisch. Blödsinn, was ich sagen will, ist, dass du da große Kaliber aufgescheucht hast und nicht allein zuschlagen kannst. So kommst du da nicht raus. Also, lass mich dir helfen. Ich hatte Perrol versprochen zu warten. Ich wusste aber, dass ich mein Wort nicht halten würde. Die Schweinehunde mussten sich durch mich bedroht fühlen. Ich hatte Battisti zu viel gesagt. Jetzt musste ich sie zwingen, sich zu zeigen und eine Dummheit zu machen. Ich fuhr zu Tonis Adresse. Rue Clovis Hugues, Belle de Mai, das älteste Arbeiterviertel von Marseille. In seiner Wohnung brannte Licht. War er allein? Egal. Karin war ebenso erstaunt wie ich, als sie die Tür öffnete. Woher wissen Sie, dass ich hier wohne? Ich wollte eigentlich mit Toni sprechen. Meinem Bruder? Er wohnt schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Das war die Antwort. Toni war Karins Bruder und Karin Leilas beste Freundin. Sie waren alle da. Kader, Jasmin und Triss. Wie Verschwörer. Auf dem Tisch stand eine dreiviertel leere Flasche Whisky. Sie hatten wohl schon ziemlich viel getrunken und geraucht, aber trotzdem sah es nicht so aus, als ob sie sich amüsierten. Meine Erklärungen, dass Toni ein vager Bekannter von mir sei, den ich nur mal so besuchen wollte, überzeugten sie nicht. Toni und ich, irgendwie passte das nicht zusammen. Jasmin streckte mir ein in Geschenkpapier eingeschlagenes Buch hin. »Die Einsamkeit ist ein gläserner Sarg«, von Bradbury. Das Buch ist von Leila. Wir haben es zusammen gekauft. Am Vorabend. Sie wollte es ihnen schenken. In diesem Papier. Ich habe nicht gleich verstanden, was es im Auto meines Bruders zu suchen hatte. Der Beweis. Die Kids machten mich sprachlos. Keiner von ihnen lächelte mehr. Sie waren ernst. Samstag hat er mich ins Restaurant eingeladen. Toni macht das oft. Wir sprechen über meine Studien, er gibt mir ein bisschen Geld. Wie ein großer Bruder eben. Auf der Rückfahrt habe ich das eingepackte Buch im Handschuhfach gefunden und ihn gefragt, für wen das sei. Er war total überrascht und meinte, dass er es mir schenken wollte. Er machte mir oft Geschenke. Aber ein Buch, das war schon ziemlich ungewöhnlich für ihn. Ich hatte es aufs Regal gelegt, als ich nach Hause kam. Nach der Beerdigung von Leila habe ich bei Mulut geschlafen. Das Buch ganz vergessen. Heute Nachmittag, als Jasmin mich abholen wollte, hat sie das Buch gefunden. Und dann haben wir versucht zu verstehen. Und haben die Jungs angerufen. Wo ist Toni? Auf dem Balkon. Tot. Wir wollten ihn nicht umbringen. Verdammte Scheiße. Ihr hättet mich anrufen sollen. Was habt ihr denn geglaubt? Dass er sich entschuldigt? Dieser Typ wäre fähig gewesen, seine eigenen Eltern zu erwürgen. Das haben wir bemerkt. Er hat uns bedroht mit seiner Waffe. Wer hat ihn? Zuerst Karin, mit dem Aschenbecher da. Voiture, nouvelle venue dans le monde, elle a fière allure. Mais de temps en temps, une panne survient. Vite, un coup de fil, direction le médecin. On te fout à la carte si tu vaux plus rien. Mais de toute façon... Ich versuchte mir die Szene vorzustellen. Der schwere Aschenbecher hatte Toni am Kopf getroffen. Er fiel hin und verlor dabei seine Knarre. Dann hatte sich Driss auf ihn gestürzt und die Hände um seinen Hals geschlossen. Mit all seinem Hass. Laila war nicht nur seine Schwester, sondern auch die Mutter gewesen, die er nie kennengelernt hatte, die ihn großgezogen, ihn verwöhnt, ihn geliebt hatte. Nein, zwei Mütter durfte man ihm nicht wegnehmen in diesem Leben. Ich konnte Driss verstehen. Ich hätte Toni auch erwürgt. Mit meinen eigenen Händen. Hat Karin heute Abend mit Toni telefoniert, damit er herkommt? Ja, es war aber nur ein Anrufbeantworter dran. Toni hat dann später zurückgerufen. Karin, gib mir die Nummer, wo du deinen Bruder vorhin angerufen hast. Kennst du seine Freunde? Zwei von ihnen. Widerliche Typen. Ich habe sie einmal getroffen, als ich mit Toni in einem Café saß. Ihm war das peinlich, glaube ich. Er wurde plötzlich ganz komisch. Wann war das? Letzten Mittwoch, als Laila ihr Examen hatte. Ich mochte nicht, wie Toni geworden war. Seine Theorien über die Araber und so weiter. Deshalb habe ich ihn mit meinen Freunden zusammengebracht, damit er andere Leute kennenlernt. An meinem Geburtstag hat er die Bekanntschaft von Laila gemacht und mit ihr geflirtet. Danach hat er sie noch 4-5 Mal getroffen. In Ex. Sie sind zusammen essen gegangen oder ins Kino, aber nicht mehr. Ich glaube, Laila tat das nur für mich. Sie mochte Toni nicht sehr. Und ich habe sie ein bisschen gedrängt, ihr gesagt, dass sie es schaffen könnte, Toni zu verändern, weil ich allein dazu nicht in der Lage war. Ich wollte einen Bruder, für den man sich nicht schämen müsste. Laila wollte sie anrufen, Fabio, nach ihrem Examen. Sie wollte sie wiedersehen. Jetzt darf ich, hatte sie mir gesagt. Jetzt bin ich erwachsen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Die gestion de pognon, vous laisserez vos enfants dans une telle merde, que ça m'étonnerait qu'ils fêtent de tricentenaire. Et ce sera normal, on ne pourra pas les blâmer, on ne peut pas évoluer en vivant. Was wirklich vorgefallen war, würden wir nie verstehen. Es gab nur Hypothesen. Vielleicht hatten Morvan und Veblaire Toni zusammen mit Laila in Ex gesehen und sich ein bestialisches Ritual ausgedacht, bei dem Toni mitspielen musste, als Test, als Initiation. Bei den Fallschirmjägern liebte man sowas. Sie hatten einen Vertrag mit dem Tod. Das Leben war wertlos. Das war es wahrscheinlich. Toni hatte ihnen Laila gebracht, und dann hatten sie vergewaltigt, Toni als Erster, vor den anderen. Dann die beiden Nazi-Aspiranten, die am Opernplatz krepiert waren. Wahrscheinlich waren sie nicht auf der Höhe gewesen, als es darum ging, Laila zu töten. Die Kanaka zu vögeln war eine Sache, sie niederzuschießen, ohne dass die Hand zittert, eine andere. Morvan und Veblaire als Maître de Zeremonie. Hatten sie sich einen runtergeholt beim Zuschauen? Oder sich danach untereinander gepaart mit der Nostalgie alter SS-Liebschaften? Männerliebe, Kriegerliebe. Und wann haben sie entschieden, dass der Überlebende dieser Nacht derjenige sein würde, der Lailas Herz am besten traf? Was machen wir jetzt? Handeln. Ich erkannte die Stimme von Simone wieder. Die Nummer, unter der Karin Nachrichten für ihren Bruder hinterließ, war also wirklich vom Restaurant. Leere Stark. Gib mir Emil. Emil Poli? Hier ist Fabio Montale, du weißt, wer ich bin. Was willst du? Ein Waffenstillstand. Ich komme jetzt, um zu diskutieren. Allein? Ich habe noch keine Armee aufgestellt. Toni? Hat seine Zunge runtergeschluckt. Ich hoffe, dass du Argumente hast. Für uns bist du bereits tot. Wenn ich sterbe, seid ihr alle dran. Ich habe meine Geschichte am Blatt verkauft. Kein Schmierfink würde sich trauen, das zu veröffentlichen. Hier nicht. Aber in Paris. Wenn ich in 2 Stunden nicht anrufe, geht das in die Nachtausgabe. Das ist nur eine Geschichte. Du hast keine Beweise. Ich habe alles. Alles, was man über Brunel gefunden hat. Namen, Bankauszüge, Schecks. Die Liste der protegierten Bars und Restaurants und noch besser. Die Namen und Adressen von allen Industriellen aus der Region, die die Front National unterstützen. Ich übertrieb, aber das war wohl normal. Battisti hatte mich auf der ganzen Linie reingelegt. Wenn Sücker den geringsten Zweifel an Brunel gehabt hätte, wäre eine Kugel in den Kopf sein einziger Kommentar gewesen. Und diesen Job hätte er niemals Manu anvertraut. Manu war kein Killer. Battisti musste ihn auf eigene Rechnung zu Brunel geschickt haben. Warum? Mir war seine Rolle immer noch nicht klar, aber das war egal. Ich wollte sie jetzt alle vor mir sehen, diese Schweinehunde. Die Wahrheit. Und wenn ich daran krepieren sollte. Als wir den Kadaver in Tonis Auto packten, war mir bewusst, dass ich jetzt endgültig im gesetzlosen Raum war. Ich brauchte eine halbe Stunde, um Tonis Wagen im untersten Parkdeck am Centre Bourse abzustellen und mit einem Taxi zur Belle de Mai zurückzufahren, wo mein eigenes Auto stand. Das rettete mir das Leben. Die Restants sind wie für eine Filmaufnahme erleuchtet. Etwa 30 Blaulichter, Polizei, Gendarmerie und Krankenwagen. Die ganze Lokalpresse ist auch schon da. In der Gruppe der Journalisten, die nur mit Mühe durch die Polizeiabsperrung zurückgehalten werden, entdecke ich Babette. Wen hat's erwischt? Emile und Joseph Poli und Brunel. Die beiden gefährlichsten sind also noch frei. Morvan und Webler. Arbeiten sie für Battisti? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Erzähle Babette, was in den letzten Stunden passiert ist, inklusive Toni. Du hast recht mit Battisti. Aber Morvan und Webler haben diesen Coup hier nicht gemacht. Es waren deine beiden italienischen Touristen. Im Auftrag von Battisti und in Übereinstimmung mit der Kamera. Lies dies. Die Fotokopie eines Zeitungsartikels über die Schießerei von Tanagra, bei der Battistis ältester Bruder Tino ums Leben gekommen war. Jeder wusste, dass Sücker die Operation angeordnet hatte. Battisti wartete auf seine Revanche und hielt immer drei Eisen im Feuer. Eine Art Stillhalteabkommen mit Sücker, Familienbeziehungen mit den Brüdern Poli und somit gute Kontakte zu Brunel und später zu Morvan und Webler und eine enge Verbindung zu den Neapolitanern. Als Sückers Geschäftspartner Opazzo fiel, merkte Battisti, dass seine Stunde gekommen war. Die Schlinge um Sücker zog sich langsam zu. Er wurde rund um die Uhr von Ochs Brigade überwacht. Battisti informierte die Neapolitaner und schickte Manu zu Brunel, um alle kompromittierenden Papiere wieder in seine Hand zu bekommen. Dann kam Hugo nach Marseille, so sehr von dem Gedanken besessen, dass er nichts von der Falle bemerkte, die ihm gestellt wurde. Ochs Leute ließen ihn gewähren. Dann wurde er selbst liquidiert. Bewaffnet oder nicht, sie hätten ihn auf jeden Fall ausgeschaltet. Aber wer hatte Manu auf dem Gewissen? Und aus welchem Motiv? Battisti, so wie er alle anderen exekutiert hat. Großreinemachen nennt man das. Das kann nicht sein. Manu hatte mit diesen ganzen Geschichten nichts zu tun. Er wollte sein Geld kassieren und verschwinden. Schau mal, Battisti hat mich nach Strich und Faden beschissen, mir die ganze Zeit etwas vorgegaukelt. Nur in diesem Punkt nicht. Manu war wie ein Sohn für ihn. Ich glaube, dass er ihn wirklich liebte. Du bist zu sentimental, Fabio. Das wird nochmal dein Verderben sein. Total Cheops, was? Kannst du wohl sagen. Ich brauchte unbedingt etwas zu trinken und wollte gerade die Whiskyflasche aus meinem Wagen holen, die ich Kader entwendet hatte, als ich sie sah. Zwei weitere Kadaver im Unterholz, die falschen Touristen. Und etwas weiter Morvan, seine 38er Spezial immer noch in der Hand. Ende der Karriere. Was ist los? Du bist ja kreidebleich. Da hinten liegen die Italiener und Morvan im Graben. Mein Gott. Battisti hat ganze Arbeit geleistet. Und Webler? Immer noch auf freier Wildbahn. Zu Beginn der Schießerei hat Morvan es wohl geschafft, rauszurennen. Die beiden Italiener hinterher, ohne an Webler zu denken. Der muss irgendwo im Gebüsch gelauert haben, um zu überwachen, ob ich auch wirklich allein komme. Die Italiener hat er wahrscheinlich für Gäste gehalten. Zu spät geschaltet. Dann ging die Schießerei im Restaurant los. Als die beiden rauskamen und hinter Morvan herrannten, hat er sie unter Beschuss genommen. Ein Gewitter von Blitzlichtern setzt ein. Zwei von Ochs Männern bringen eine Frau aus dem Restaurant. Simone. Ock folgt ihnen, die Hände wie üblich in den Taschen seines Jacketts vergraben. Simone wird zu den Autos geführt, sehr elegant, sehr schön und stolz, wie die korsischen Frauen. Sie weint ein paar kalkulierte Tränen für die Presse, Als sie den Kopf zu den Journalisten dreht, denke ich, dass sie genau der Typ Frau ist, dem Hugo, Manu und ich immer nachgelaufen sind. Sie erinnert mich an Lol. Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich verschwinde. Sag mir, was du vorhast. Keine Zeit. Hier, nimm das. Versuch, Perol zu erreichen, egal wo er ist. Und schick ihn sofort zu der Adresse, die ich auf die Rückseite geschrieben habe. En zigzag, yo, la terre est paniquée, normal. Commandeur Athénaton du vaisseau amiral de la flotte J avec de Marseille. Investit la masse ordonne d'une vive voix. Battisti wohnt in einem der schönsten Stadtviertel von Marseille, Rue des Flots Bleus, oberhalb von Malmousque, mit Blick auf die Inseln von Andoum, das Château d'If und Frioul. Er wartete sicherlich auf eine Nachricht von Simone. Nach meinem Anruf in Les Restants hat er sich schnell entscheiden müssen. Uns alle auf einmal liquidieren. Überstürzt zu handeln war zwar nicht seine Art, aber so eine Gelegenheit würde sich kein zweites Mal bieten. Das Hauptportal war natürlich zu und das Schloss viel zu solide, um es aufzubrechen. Aber ich erinnerte mich, dass diese Villen über alte Fußwege vom Meer her zugänglich waren. Als ich im Garten stand, sah ich, dass im Erdgeschoss Licht brannte. Im hinteren Teil fand ich ein offenes Toilettenfenster, durch das ich in die Villa kletterte. Battisti in Shorts und Unterhemd war vor dem Fernseher eingeschlafen. Ich setzte ihm meine Pistole auf die Schläfe. Ein Wiedergänger, Battisti. Die anderen habe ich in den Restaurant gelassen. Familienfeiern sind nicht mein Ding. Willst du Details, die Anzahl der Kadaver und so weiter? Simon? In bester Form. Sehr schön, deine Tochter. Du hättest sie mir mal vorstellen können. Solche Frauen mag ich nämlich auch. Keine falsche Bewegung, Battisti. Ich bin müde und kontrolliere mich nicht mehr sehr gut. Und jetzt sag mir, wann Manu Simon kennengelernt hat. Vor 2 Jahren oder so. Seine Freundin war irgendwo in Spanien, glaube ich. Wir haben zusammen eine Bouillabaisse gegessen, im Vallon des Offs. Dann kam Simon. Es hat wohl gleich zwischen den beiden gefunkt, aber das ist mir erst später bewusst geworden. Naja, Manu und Simon, das wäre mir schon recht gewesen. Die Brüder Poli habe ich nie ausstehen können. Vor allem Emile. Dann kam sein Mädchen zurück. Und ich dachte, es wäre aus zwischen ihm und Simon. War erleichtert, denn ich wollte keine Probleme. Emile ist gewalttätig, aber ich hatte mich geirrt. Sie haben sich weiterhin getroffen. Spar dir die Details. Eines Tages habe ich Simon gesagt, dass Manu noch eine Arbeit für mich macht und sich dann nach Sevilla absetzt. Mit seiner Freundin. An ihrer Reaktion habe ich gemerkt, dass es noch nicht aus war zwischen den beiden. Aber zu spät, ich hatte es gesagt. Sie hat ihn getötet, stimmt's? Ja. Du bist noch nicht mal die Kugel wert, die man dir in den Kopf schießen sollte, Battisti. Du sagst es, du Wichser. Los auf den Boden. Beine auseinander, Hände über den Kopf. Und du bleibst, wo du bist, Alter. Webler. Ihn hatte ich ganz vergessen. Danke, Wichser, dass du mir den Weg gezeigt hast. Webler, warte. Steh auf! Du bist zwar nur eine Larve, aber du wirst aufrecht sterben. Geops. Break the beat back. Voici le tombeau de Pharaon. La pyramide qu'il fit construire pour y soutenir un siège millénaire. Bist du in Ordnung? Ich habe dir gesagt, Perol. Er hatte einen Unfall auf der Hafenautobahn. Sie haben einen Mercedes mit Zigeunern verfolgt und die Kontrolle über den Wagen verloren. Er war sofort tot. Hilf mir auf. Geht es? Wie du siehst, Ock. In voller Ekstase. Du bist ein Quertreiber, Fabio. In ein paar Tagen hätten wir sie alle einkassiert. Aber du musstest ja dazwischen funken. Und jetzt haben wir nur noch Leichen. Du wusstest alles? Morvan? Sie haben immer mehr Fehler gemacht. Der erste war das mit deinem Freund. Du warst also informiert über Hugo? Und hast es zugelassen? Wir konnten uns keine Blöße geben, Mann. Das war die Jahrhundertsache. Mit Haftbefehlen in ganz Europa. Ock hielt mir eine Zigarette hin. Ich schlug ihm meine Faust mit voller Kraft ins Gesicht. Dann fiel ich in Ohnmacht. Pharaon de la 4. Dynastie appartient à l'Orient. Pharaon pouvait poursuivre son obscur voyage vers l'éternité. Den nächsten Tag verbrachte ich wie im Koma. Eine Prozession von Leichen zog an meinem inneren Auge vorbei. Ich versuchte, mir den Geruch des Todes vom Körper zu waschen, hatte aber das Gefühl, dass er auch nach der Dusche noch an meiner Haut klebte. Erst am darauffolgenden Morgen war ich wieder handlungsfähig. Das Erste, was ich tat, war, mein Entlassungsgesuch zu schreiben. Ich wusste nicht mehr genau, wer ich war, aber sicherlich kein Bulle mehr. Dann packte ich ein paar Sachen zusammen, zog meine Wanderstiefel an und fuhr zum Col de la Gineste. Ich kam erst spät zurück, schwimmen, tauchen, klettern, von einer Bucht zur anderen wandern, nicht denken, sich nur auf den Körper konzentrieren, einen Fuß vor den anderen setzen, atmen. Jetzt fühlte ich mich bereit, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. In meinem Haus roch es nach Basilikum und Minze. Die Pflanzen standen auf dem Tisch. Lol. Ich habe mindestens 10-mal telefoniert. Immer nur der Anrufbeantworter. Da habe ich mir ein Taxi genommen und bin einfach hergekommen. Mit meinen Pflanzen. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Ihnen Wasser zu geben bedeutete, den Geist des Ortes weiterleben zu lassen. Das hast du uns beigebracht. Wo der Geist lebt, ist der andere nicht fern. Ich wollte, dass du für mich da bist, um weiterzumachen, Türen zu öffnen. Ich hatte mich immer mehr eingeschlossen. Aus Faulheit. Man ist mit immer weniger zufrieden. Eines Tages hat man überhaupt keine Wünsche mehr. Und bildet sich ein, glücklich zu sein. Wir waren bis zum Mole gerudert, dann startete ich den Motor. An Backbord ziehen die Inseln Frioul und das Château d'If vorbei. Marseille kommt näher. Vor der Einfahrt zum alten Hafen schalte ich die Maschine ab und lasse das Boot treiben. In Decken eingehüllt warten wir auf den Morgen. Nur so kann man Marseille entdecken, vom Meer aus. Au convoi des gitans, à l'éclat de nos cheveux, orientez-vous. Eins der Lieblingsgedichte von Laila. Lol legt ihre Hand in meine. Die Stadt beginnt zu leuchten. Erst weiß, dann Ocker und Rosa. Eine Stadt nach unserem Herzen. El día que yo te coja, el día que yo te coja, hablando con quien tú sabes, te toca el premio mayor de la lotería. Total Cheops. Kriminalhörspiel in 2 Teilen von Jean-Claude Isaut. Deutsche Übersetzung und Hörspieleinrichtung Harald Brandt. Fabio, Hans-Peter Hallwachs. Lol, Jeanette Spassova. Marilou, Anna Thalbach. Babette, Verena von Beer. Battisti, Wolfgang Michael. Sowie Marc-Oliver Bögel, Guntram Bratja, Jürgen Elbers, Ingolf Gorges, Walid Issa, Aykut Kajacik, Udo Kroschwald, Klaus Piontek, Dagmar Sitte, Nana Spier, Alireza Sokaifa. Ton Bernd Friebel. Technik Monika Brummund. Regieassistenz Heike Tauch. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin 1997.